Wir erheben, Jesus, deinen Namen, weil du, Herr, dein Leben für uns gabst. Wir erheben, Jesus, deinen Namen, weil du, Herr, dein Leben für uns gabst. Heilig, heilig, heilig bist du, auf Gemeinde Lob sing Jesus zu. Heilig, heilig, heilig bist du, auf Gemeinde Lob sing Jesus zu. Nichts reißt mich aus deiner treuen Hand, bist bei mir, bringst mich ins Vaterland. Nichts reißt mich aus deiner treuen Hand, bist bei mir, bringst mich ins Vaterland. Wir beten dich an im Heiligtum, loben dich und geben dir den Ruhm. Wir beten dich an im Heiligtum, loben dich und geben dir den Ruhm.